Hunderte junge Flüchtlinge rufen den mazedonischen Soldaten I love you zu und applaudieren. Sie sind mit anderen Flüchtlingen im mazedonisch-griechischen Niemandsland gestrandet. Die meisten Männer, Frauen und Kinder kommen aus Kriegsgebieten und stehen nun wieder Militärs gegenüber. Die Soldaten haben uns gestoppt. Wir sind Zivilisten. Wir haben keine Waffen. Aber diese Soldaten lassen uns nicht passieren. Mazedonische Militärs sichern dicht an dicht und hinter Stacheldraht verschanzt die Grenze zu Griechenland. Bis zu 4000 Flüchtlinge können dadurch nicht mehr weiter. Die meisten wollen nach Österreich oder Deutschland. Mazedonien hat sich zum Haupttransitland für Flüchtlinge entwickelt, auch weil EU-Mitglied Griechenland sie bisher ungehindert ziehen ließ. Bis vor kurzem konnten Menschen auf der Flucht Mazedonien kostenlos mit Bussen und Bahnen in Richtung Serbien verlassen. Einzige Bedingung, sie mussten sich an der Grenze registrieren lassen. Die Kapazitäten sind erschöpft. Die 3 Züge pro Tag von der mazedonischen Grenzstadt Gevgelija Richtung Serbien sind hoffnungslos überfüllt. Allein die Registrierung der Flüchtlinge kostete bisher dem bankrotten Staat rund 800.000 Euro, rechnen mazedonische Medien vor. Seitdem die Grenze zu Griechenland faktisch geschlossen ist, meldet Serbien, das nächste Transitland auf der Balkanroute der Flüchtlinge, eine leichte Entwarnung. Im staatlichen Sender RTS heißt es in den Hauptnachrichten: Im Aufnahmezentrum im serbischen Preševo kamen aus Mazedonien täglich etwa 2000 Flüchtlinge an. Seit heute Morgen seien es jedoch viel weniger. Das Rote Kreuz zählte kaum 100. Bis zu 10 Busse fuhren täglich vom Aufnahmezentrum Richtung Belgrad. Heute reichte ein Bus für die Flüchtlinge. Die Lage in Mazedonien an den faktisch geschlossenen Grenzen zu Griechenland und Serbien ist dagegen sehr angespannt. Schlepper bringen Flüchtlinge für umgerechnet 50 Euro über die grüne Grenze. Die Preise dafür sind in den vergangenen Stunden rasant gestiegen. Die Verzweiflung auch. Ein Flüchtling aus Syrien schildert die Situation im Niemandsland. Viele Kinder frieren in der Nacht. Es gibt kein Wasser, keine Lebensmittel, niemand hat etwas zu essen. Familien mit kleinen Kindern werden von den mazedonischen Soldaten gelegentlich zum Bahnhof Gevgelija durchgelassen, damit sie mit dem Zug weiter nach Serbien fahren können. Als eine Gruppe junger aufgebrachter Männer durchgelassen werden wollte, setzte die Bereitschaftspolizei Tränengas und Blendgranaten ein. Ärzte ohne Grenzen behandelten 10 Flüchtlinge, die dadurch verletzt wurden. Mehr als 100, vor allem Frauen und Kinder, mussten wegen Erkrankungen oder völliger Erschöpfung medizinisch versorgt werden. Serbien und Mazedonien fordern von der Europäischen Union Hilfe und hoffen auf die Westbalkan-Konferenz kommende Woche in Wien.